Berichte aus Washington von Joachim Lenz und aus Amman von Ulrich Tilgner. Bislang hatte Washington eine Entschlossenheit, das besetzte Kuwait notfalls auch durch Krieg zu befreien, in die Worte gekleidet, die USA halten sich am Golf alle Optionen offen. Jetzt wurde Außenminister Baker eine Spur deutlicher. Let no one doubt, we will not rule out a possible use of force if Iraq continues to occupy Kuwait. Niemand zweifle daran, wir schließen Gewaltanwendung nicht aus, wenn der Irak Kuwait weiterhin besetzt hält. Washington hat den Eindruck, als nehme Saddam den amerikanischen Streitkräfteaufmarsch am Golf und die dahinterstehende Entschlossenheit Washingtons noch immer nicht ernst genug. Saddam muss wissen, ergänzte Baker in Los Angeles, dass für die internationale Gemeinschaft eine Geduldsgrenze besteht. Einige hundert Kilometer nördlich komplizierte Präsident Bush in San Francisco den koordinierten Golfauftritt. Er werde, wie schon früher erforderlichenfalls, nicht zaudern, militärische Gewalt anzuwenden, sagte Bush, insbesondere nicht im Fall der Provokation. Seine scharfen Worte verfolgten nicht den Zweck, die Amerikaner auf einen bevorstehenden Krieg vorzubereiten, sagte Bush und fügte hinzu, ich tue meine Pflicht als Präsident und befasse mich nicht damit, irgendjemanden auf irgendetwas vorzubereiten. Bush wollte sich nicht dazu äußern, wie Washington mit der jüngsten UNO-Resolution umzugehen gedenkt. Darin wird der Irak unter anderem aufgefordert, die Versorgung der in Kuwait befindlichen Botschaften mit Wasser und Nahrungsmitteln zuzulassen. Der Präsident gab keinen Kommentar auf die Frage, ob Washington sich nun ermächtigt sieht, diese Versorgung durch Einsatz militärischer Mittel zu gewährleisten. Die Umstellung und Belagerung ausländischer Botschaften im besetzten Kuwait durch irakische Truppen nannte Bush unerhört und unmenschlich. Die Welt werde darauf mit Wut reagieren. Sofern aber Saddam die irakischen Truppen aus Kuwait abziehe und die dortige rechtmäßige Regierung wieder eingesetzt sei, dann, so fügte Bush hinzu, dann wird sich auch ein Weg finden, um Probleme auszuräumen, die es dort gegeben haben mag. Auch Bushs Außenminister Baker appellierte an Saddam, eine friedliche Lösung zu gestatten. Wir wollen jeden Weg nutzen, um zu einer Lösung ohne Blutvergießen zu gelangen, sagte Baker, bevor er die unmissverständliche Drohung mit Militärgewalt hinzufügte, für den Fall, dass Saddam zur Räumung Kuwaits nicht bereit sei. Baker sprach von zahllosen Fällen barbarischen Verhaltens der irakischen Streitkräfte in Kuwait. Amerikanische Militärärzte veröffentlichten gleichzeitig Statistiken, dass im Falle eines Giftgaskriegs üblicherweise 95% der Gasopfer mit dem Leben davonkommen. Die Anti-Saddam-Streitmacht soll im Fall des Krieges sich nicht in Panik versetzen lassen durch Saddams chemisches Waffenarsenal. Für heute hat Präsident Bush seine wichtigsten Berater sowie ausgewählte Kongressmitglieder beider Fraktionen ins Weiße Haus gebeten, um über die Entwicklung am Golf zu sprechen. Washington, das zur Stunde über 210.000 Soldaten am Golf stationiert hat, inklusive der Marinestreitkräfte, will zusätzliche Panzerstreitkräfte und bis zu 100.000 weitere GIs an den Golf verlagern. Die Zahl der nicht-amerikanischen Soldaten in der Anti-Saddam-Koalition wird in Bälde eine 250.000 erreichen, hofft Washington. Außenminister Baker beginnt morgen eine Reise durch die Hauptstädte der Anti-Saddam-Allianz. In den kommenden Tagen sei mit einem Angriff auf Irak zu rechnen, erklärte Saddam Hussein am Vormittag den kommandierenden Generälen der irakischen Armee und einigen ausgesuchten Ministern. Und dann ordnete der Präsident erhöhte Alarmbereitschaft an und sagte, wir müssen mit allen unseren Kräften und allen von Gott gegebenen Möglichkeiten vorbereitet sein, falls der Feind seinen teuflischen Plan verwirklicht und einen Angriff gegen den Irak beginnt. Bei dieser zusätzlichen Mobilisierung der Armee handelt es sich um eine Art Antwort auf die Ankündigung von US-Außenminister Baker, dass die Vereinigten Staaten Irak militärisch aus Kuwait zurückdrängen wollen, falls die Invasionstruppen nicht freiwillig zurückgezogen werden. Die irakische Nachrichtenagentur berichtete, bei dem Offizierstreffen sei ausführlich der Straßenkampf in Kuwait beraten worden. Diese Meldung muss als eine direkte Mahnung an die kuwaitische Exilregierung verstanden werden, sich gegen den Beginn eines Krieges auszusprechen. Irak droht offen, Kuwait City und die anderen größeren Städte des besetzten Scheichtums zu Kampfstätten machen zu wollen. Da weiterhin mindestens 1 Million Menschen in Kuwait leben, versucht Irak das Schicksal der Bewohner des Scheichtums als zusätzliches Druckmittel zu nutzen, um die USA von einem Einmarsch in das Scheichtum abzuhalten. Neben dieser demonstrativen Bereitschaft, sich einem möglichen Angriff zu widersetzen, hat Irak weitere diplomatische Signale gesetzt. Bereits gestern Abend dementierte Saddam Hussein Berichte über ein Scheitern der Mission des sowjetischen Sondergesandten Primakov. Wir haben ein Gespräch mit Herrn Primakov gehabt, das weitreichend, tiefgehend und sehr nützlich war, erklärte er einer US-Fernsehgesellschaft. Außenminister Tariq Aziz betonte am Vormittag erneut die irakische Verhandlungsbereitschaft. Sein Land sei bereit, mit jedem zu reden, der keine feindlichen Absichten gegen den Irak hege. Gleichzeitig wurde in Bagdad erklärt, Saddam Hussein habe Primakow angeboten, alle im Lande festgehaltenen Geiseln ausreisen zu lassen, falls Frankreich und die Sowjetunion dafür bürgen, dass die Kuwait-Krise ausschließlich mit politischen Mitteln gelöst werde. Praktisch läuft dieses Angebot darauf hinaus, dass Saddam Hussein mit den Geiseln eine Nicht-Angriffserklärung erpressen will. Nach seinem weitgehenden Fehlschlag in Bagdad hat Primakow gestern und heute in Saudi-Arabien Gespräche mit König Fahd und dem vertriebenen Emir von Kuwait, Sheikh Jaber al-Sabah, geführt. König und Emir haben dem sowjetischen Unterhändler deutlich gemacht, dass sie auf einem bedingungslosen Abzug der irakischen Invasionstruppen aus Kuwait bestehen wollen. Diese demonstrative Unnachgiebigkeit der beiden Staatsoberhäupter deutet darauf hin, dass es in absehbarer Zukunft zu keiner erfolgversprechenden gesamtarabischen Verhandlungsinitiative in der Kuwait-Frage kommen dürfte. Eine solche arabische Initiative war gestern von Sowjetpräsident Gorbatschow vorgeschlagen worden. Je länger die Affäre um die verschobenen Millionen der SED-Nachfolgerin PDS andauert, desto deutlicher wird, dass es hinter den Kulissen in der Partei einen Machtkampf gibt. Auf der einen Seite die alte Garde, wie einer ihrer Exponenten sie nennt, Bernd Mayer, früheres PDS-Präsidiumsmitglied, der im Zusammenhang mit dem Finanzskandal ebenso zurücktreten musste wie Schatzmeister Wolfgang Pohl. Dieser orthodoxe Flügel befürchtet offenbar, dass die PDS mit Hilfe des Verfassungsschutzes gezielt in die Illegalität getrieben werden soll. Für Pohl war das ein Motiv, um Millionenbeträge beiseite zu schaffen. Auf der anderen Seite die Fraktion der sogenannten Erneuerer um Gregor Gysi und seinen Stellvertreter André Brie, die nur in der schonungslosen Aufklärung aller Finanzmanipulationen und im Verzicht auf einen Großteil des PDS-Vermögens noch eine politische Chance für die Partei sieht. Steht die PDS möglicherweise vor der Spaltung? Hermann Finke berichtet aus Berlin. Eigentlich sollten die innerparteilichen Differenzen der PDS bis zum 2. Dezember, also bis zur Bundestagswahl, für die Öffentlichkeit tabu bleiben. Aber der Finanzskandal um die Verschiebung von 107 Millionen Mark hat die Gegensätze zwischen den Reformern um Gregor Gysi und André Brie und den sogenannten Stalinisten der früheren SED noch verschärft. Den Anfang der öffentlichen Auseinandersetzung machte am Vormittag in Berlin Bernd Mayer, bis zum Wochenende noch Präsidiumsmitglied der PDS. Seitdem ihm die Partei das Vertrauen aufkündigte, sieht Mayer keinen Anlass mehr zur Loyalität gegenüber der Führung. Er, der sich zu seiner SED-Vergangenheit bekennt, fuhr eine volle Breitseite gegen Gregor Gysi. Auf die Attacke Mayers reagierte in einem ARD-Gespräch der stellvertretende PDS-Vorsitzende André Brie. Zunächst antwortet Mayer auf die Frage, ob Gysi von dem Millionentransfer gewusst habe. Ja, wissen Sie, das ist eine schwere Frage. Wenn ich jetzt sage, ja, und Sie kennen ja den Juristen Gregor Gysi, dann finde ich mich vielleicht beim Rechtsanwalt wieder. Ja, und deshalb kann ich die Frage nicht mit eindeutig Ja oder Nein beantworten. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass er es nicht gewusst hat. Also ich halte das für absoluten Unsinn. Ich bin sehr vertraut mit Gregor Gysi. Dieser ganze Vorgang ist an Gregor Gysi vorbei gelaufen. Herr Mayer hat ja auch erklärt, dass Gregor Gysi über jede Barentwicklung von 1000 Mark Bescheid gewusst hätte. Also das ist ein absoluter Nonsens. Ich führe den Wahlkampf der PDS. Ich entscheide über ganz andere Beträge im Wahlkampf. Und es gibt überhaupt keinen Wahlkampf, den man so führen kann, dass man den Parteivorsitzenden über jedes dieser finanziellen Fragen informieren würde. Gysis Stellvertreter wirkt müde und erschöpft wie seine Mitarbeiter im PDS-Hauptquartier. Den Wahlkampf führen und einen Skandal dieser Größenordnung durchstehen, das übersteigt offenbar die Kräfte. Ähnlich wie die ehemaligen Blockparteien CDU und FDP sieht sich die PDS bohrenden Fragen nach ihrem tatsächlichen Vermögen ausgesetzt. Der Vorsitzende Gysi hatte gestern in Bonn von einer Summe von 2 Milliarden Mark gesprochen. André Brie möchte den Parteichef zwar nicht korrigieren, aber er sieht das Volumen eher in der Nähe von 4 Milliarden Mark. Was ich präzisiert habe, ist, dass das, was in unserem Vermögensbericht enthalten ist, was Gregor Gysi auch gestern bekannt gegeben hat, die Zahlen in DDR-Mark sind und eine Immobilienschätzung nach den DDR-Gesetzen. Wie viel Vermögen hat denn die PDS zurzeit? Was würden Sie schätzen oder wissen Sie es etwas genauer? Also beim Geldvermögen ist das ganz klar. Das liegt etwas über 400 Millionen D-Mark. Den Immobilienbesitz kann man nicht zurzeit einschätzen. Das waren nach DDR-Preisen 1,5 Milliarden Mark. Meine grobe Schätzung nach dem, was ich kenne, aber wie gesagt, das ist ja überall ganz differenziert, könnte darauf hinauslaufen, dass diese Summe sich ungefähr verdoppeln würde. Damit zählt die PDS vermutlich zu den wohlhabendsten Parteien Europas. Die ehemaligen DDR-Blockparteien LPD und NDPD, inzwischen mit den westdeutschen Liberalen fusioniert, und CDU, inzwischen mit der bundesdeutschen Schwester vereint, haben der sozialistischen Staatspartei SED jahrelang nicht nur politisch die Stange gehalten, wo bleibt da übrigens die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, sie haben sich von den DDR-Einheitssozialisten auch jahrelang über den Staatshaushalt der DDR finanziell aushalten lassen und dabei ein beträchtliches Vermögen angesammelt. Um welche Beträge geht es dabei und haben, wie das Recherchen des Magazins Spiegel nahelegen, auch die Ex-Block-Parteien alles versucht, um auf nicht astreine Art erworbenes Parteivermögen dem Zugriff der Treuhandanstalt zu entziehen, die eigentlich darüber wachen sollte. Vor allem die SPD argwöhnt, dass CDU und Liberale sich nach wie vor ungeniert aus dem Erbe der Blockparteien bedienen. Die weisen das natürlich entrüstet zurück. Die FDP ging heute mit einer Vermögensbilanz ihrer ehemaligen Geschwisterpartei in die Offensive. Pressekonferenz des FDP-Schatzmeisters Hans-Otto Solms und eine scharfe Kontroverse im Bundestag. Frank Wahrlich berichtet aus Berlin. Alle Parteien im Bundestag haben eines gemeinsam, eine harsche Ablehnung der PDS und die Forderung an die Parteiführung, endlich einen ganz bestimmten Schlussstrich zu ziehen, die PDS aufzulösen. Das wird nicht geschehen und alle Redner im Bundestag wissen das. So einfach wird man mit der PDS nicht fertig. Gregor Gysi. Obwohl ich Vergleiche nicht besonders mag, frage ich mich, wann hier eigentlich bei irgendeinem Finanzskandal je erfordert wäre, dass eine Partei sich anschließend auflöst, dann gäbe es kaum noch welche in diesem Bundestag. Und deshalb halte ich diese Forderung für völlig albern. Gysi, was blieb ihm anderes übrig, bedauerte den Vorgang, kündigte weitere Schnitte am verbleibenden Parteivermögen an. Die PDS steht mit dem Rücken zur Wand, alle Verteidigungsstrategien greifen nicht. Die PDS sei ein Krebsgeschwür der Demokratie, sagte CDU-Generalsekretär Rühe. Die PDS gehöre nicht ins Parlament und der Partei müsse die Verfügung über ihr Vermögen sofort entzogen werden, so Hermann Fellner von der CSU. Wie hoch sind eigentlich die Vermögen der ehemaligen Blockparteien? Diese Frage wird zum Wahlkampfthema. Die Sozialdemokraten sprachen von einer Nachlassgemeinschaft des Stalinismus. Dieser parteipolitischen Seilschaft gehörten sowohl die PDS als auch die anderen ehemaligen Blockparteien an. Auch FDP und CDU hätten unrechtmäßiges Vermögen erworben. Diese Mitgift sollte nicht in die Kassen der fusionierten Parteien gelangen, sondern dem Staat zurückgegeben werden. Die Union und auch die FDP reagieren allergisch, wenn die Rede auf die Blockparteien-Vergangenheit kommt. Wir lassen uns nicht in den SED-PDS-Sumpf ziehen. Anke Fuchs von der SPD und eine Replik von Friedrich Bohl, CDU. 36 Handelseinrichtungen, 16 Produktionsbetriebe, 5 Zeitungsverlage, 4 Buch- und Kunstverlage, das Hotel Russischer Hof in Weimar, ein Übersetzungsbüro, 4 Ferienheime, 4 Bungalows, 2 Kinderheime, diverse Häuser. Ist das nicht alles CDU-Vermögen, meine Damen und Herren? Und da tun Sie so, als ob das gar nicht sei. Ich finde das geradezu grandios. Und gewusst hat keiner was. Herr de Maizière hat nichts gewusst. Das war ja ein komisches Land, wo man diese ganzen vielen Vermögen den Parteien zuschusterte. Die Parteien vereinigten sich und nun weiß gar keiner mehr, was eigentlich los ist. Das muss jetzt mal aufgearbeitet werden, weil das ganz entscheidend ist, dass die SPD sich, bevor sie moralischen Anspruch hat, hier mit dem Finger auf andere in alten Blockparteien zu zeigen, sich erstmal für das Versagen ihrer eigenen Parteifreunde in 1946 angemessen zu entschuldigen. Die Liberalen legten heute eine Abschlussbilanz vor. Magere 19 Millionen D-Mark brachten die DDR-Liberalen zur Parteivereinigung ein. Bei einer Reihe von Betrieben in Parteibesitz ist allerdings noch nicht klar, wie viel sie auf dem freien Markt wert sind. Schatzmeister Solms rechnet im besten Fall mit wenigen Millionen. Man wolle sich nicht bereichern. Wieso sind die Parteien der Ex-DDR so arm? Hatten sie nicht hunderte von Parteibüros? Hatten sie, aber besaßen sie nicht. Auch das FDP-Parteigebäude in Berlin gehört dem Staat, wurde der Partei nur zur Nutznießung überlassen. Es bedarf der Einzelprüfung, wie es sich mit den Parteizentralen der anderen Blockparteien verhält. Die Moschee ist heil und unversehrt, Ayodhya fest in der Hand der Polizei. Der Tempelbau an Ramas Geburtsplatz hat nicht stattgefunden. Nicht an dem Tag und nicht zu der Stunde, die die Hindu-Sterndeuter als die geeignetste genannt hatten. Das ist das Bild, das sich aus den unterschiedlichsten und lange Zeit radikal sich widersprechenden Meldungen aus der von Tausenden von Sicherheitskräften abgeriegelten Stadt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sowie aus den Berichten der radikalen Hindu-Organisationen und der Regierung sich ergibt. Es hat mindestens 8 Tote gegeben bei dieser heutigen Schlacht um Ayodhya, viele Hunderte von Verletzten und erneut Tausende von Verhaftungen. Busse und Autos haben gebrannt, Steine sind geflogen und Schlagstöcke wurden geschwungen. Und an 3 Plätzen dieses Bürgerkriegs um einen Tempelbau setzten die Sicherheitskräfte Schusswaffen ein. In anderen Teilen Indiens kamen bei weit verbreiteten Unruhen aus gleichem Anlass mindestens 20 weitere Menschen ums Leben. Aber das Ziel der radikalen Hindus, die heute Morgen zu Zehntausenden von allen Seiten nach Ayodhya strömten, um die Moschee der Muslims einzureißen und an ihrer Stelle einen Tempel zu errichten, dieses Ziel haben sie offenbar verfehlt. Anderslautende Meldungen aus dem von Tausenden von Polizisten und Soldaten abgeriegelten Städtchen haben über den Tag hin die Berichterstattung bestimmt. Danach sollte es den Bauhelfern gelungen sein, die Absperrungen zu durchbrechen, die Moschee zu besetzen und mit dem Abriss zu beginnen. Der indische Innenminister Mufti Mohammed Sayed und der Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Mulayam Singh Yadav, haben sie als Propaganda der konservativen Hindu-Vereinigungen bezeichnet, ausgestreut mit dem Ziel, den Konflikt weiter anzuheizen. Tatsächlich sei eine Gruppe von Hindus zum üblichen täglichen Gebet in die Stadt und zum Tempelbezirk vorgelassen worden. Aus dieser Gruppe heraus sei es einigen wenigen gelungen, die Moschee zu erreichen. Sie hätten versucht, auf einer ihrer 3 Kuppeln eine Hindu-Fahne zu hissen, aber seien alsbald, wie die anderen, von der Polizei wieder vom Gelände vertrieben worden. Die Moschee sei unversehrt. Die Sprecher der Hindu-Organisationen halten ihre Version der Ereignisse aus dem Tempelkriegsgebiet jedoch nach wie vor aufrecht. Inzwischen, so lauten die Meldungen aus Ayodhya, sei gespannte Ruhe in der Stadt eingekehrt. Mit einer Erneuerung des Tempelkrieges für morgen wird allgemein gerechnet. In diese trostlose Situation reist der Ehrenvorsitzende der SPD, Willy Brandt, zu UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar und im Bestreben, alles Denkbare für die Geiseln zu tun, bevor die Logik des Krieges greift. Um seine Reise wurde heute eine Art Schleier des Geheimnisses gebreitet. Martin Ebbing in New York, was weiß man im Glaspalast über dieses Treffen und eine geplante Reise nach Bagdad? Wenn es nach dem Willen der UN-Vertretung hier in New York gehen würde, der bundesdeutschen UN-Vertretung, dann würden wir bis jetzt rein gar nichts wissen. Wir würden vielleicht gar nicht mal wissen, dass Willy Brandt tatsächlich in New York ist und noch zur Minute mit Pérez de Cuellar zusammen redet. Dort wurde, bei der UN-Vertretung wurde heute dieser ganze Besuch behandelt wie eine geheime Staatsangelegenheit. Aber Willy Brandt selbst, der telefonisch zu erreichen war, war da etwas auskunftsfreudiger. Er hat bestätigt, jawohl, er trage sich mit dem Gedanken nach Bagdad zu fahren. Er habe dies ja auch in der Bundesrepublik schon laut und deutlich bekannt gegeben. Das aber in vorher noch zur Bedingung gemacht, dass auch die Bundesregierung dem zustimmen werde. Das sei in 2 Gesprächen, die man in Bonn gehabt habe, nichts geschehen. Nun wolle er mit dem UN-Generalsekretär über den Sinn einer solchen Reise gemeinsam reden und von dessen Urteil wolle er abhängig machen, ob er tatsächlich fährt, wobei das Ganze so klang, als ob das wohl schon so ziemlich sicher sei. Darüber hinaus hat Willy Brandt betont, dass er mehr als Zuhörer nach Bagdad fahren werde, obwohl er einige Vorstellungen hätte, wie man in Friedensprozess oder den Einigungsprozess friedlich ein wenig voranbringen könne. Diese Vorstellung wollte er aber nicht kundtun, bevor er mit Pérez de Cuellar darüber gesprochen hat. Ausdrücklich betont hat er, er würde nicht in den Irak fahren, um dort über die Freilassung deutscher Geiseln zu verhandeln. Sollte bei seiner Anwesenheit in Bagdad allerdings Deutsche freikommen, dann sei ihm das nur recht. Und dieser letzte Punkt ist sicherlich auch der Grund, warum es so viel Geheimniskrämerei darum gibt. Solch eine Mission kann sehr leicht missverstanden werden. Dem einen oder anderen ist ja auch schon vorgeworfen worden, er versuche nur nach Bagdad zu kommen, um sich persönlich zu profilieren. Dem versucht man entgegenzuwirken, indem man halt erst eine Einheit und erst eine Übereinstimmung mit dem UN-Generalsekretär herstellt und dann die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren wird. Und wir hier in New York rechnen jeden Moment damit, dass uns eine Presseerklärung zugesandt wird, in der nun drin steht, offiziell jawohl, Willy Brandt reist nach Bagdad. Und es ist auch die Rede davon, dass noch 2 andere Herrschaften mitfahren werden und wir erfahren werden, wer diese beiden anderen Herrschaften sind. Regierungssprecher Hans Klein sagte heute in einer Presseerklärung, die Bundesregierung halte eine Mission führender europäischer Persönlichkeiten in eigener Verantwortung für den in der gegenwärtigen Situation geeignetesten Weg, um der irakischen Führung die Forderung der Völkergemeinschaft nach unverzüglicher Freilassung der Geiseln aller Nationen zu verdeutlichen. Zugleich verwies er auf die unveränderte Position Bonns, die der Erklärung des EG-Gipfels von Rom entspreche. Dort hatten die Staaten der Europäischen Gemeinschaft ihre Entschlossenheit bekräftigt, keine Vertreter ihrer Regierungen, in welcher Eigenschaft auch immer, zu Verhandlungen mit dem Irak über die Freilassung ausländischer Geiseln zu entsenden. Von seinen Sozialdemokraten wird Brandt voll unterstützt. Der Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel sagte, der Ehrenvorsitzende seiner Partei tue das ihm Mögliche, um den gegen ihren Willen Festgehaltenen in Irak und Kuwait zu helfen. Vogel fügte hinzu, die Reise soll auch als Signal verstanden werden, dass jetzt alles geschehen muss, um eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Diese, so der SPD-Vorsitzende, hätte unabsehbare Folgen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine sprach sich für eine Irak-Mission Brandts aus. Er genieße weltweites Ansehen und sei der geeignete Mann für solch eine delikate Mission. Von der britischen Regierung wurde im Laufe des Tages die Mission des SPD-Ehrenvorsitzenden kritisiert. Sie sieht in der Reise einen Verstoß gegen die gemeinsam getroffenen Grundsätze auf europäischer Ebene. Über die möglichen Erfolgsaussichten der Reise ein Bericht von Ulrich Tilgner aus Amman. Bei Beobachtern im Nahen Osten besteht kein Zweifel. Willy Brandt wird bei seinem Bagdad-Besuch die Freilassung mehrerer im Irak und Kuwait festgehaltener Deutsche erreichen. Über die Zahl der Bundesbürger, die eine Ausreisegenehmigung erhalten werden, kann man nur spekulieren. In den vergangenen Wochen hat sich eine Art Formel entwickelt. Danach werden aus Anlass des Besuches der Delegationen von Freundschaftsgesellschaften bis zu 5, bei Besuchen von Abgeordneten bis zu 10 und bei ehemaligen Premierministern oder Ministerpräsidenten bis zu 50 Geiseln freigegeben. Am Sonntag wird der ehemalige japanische Premierminister Nakasone in Bagdad erwartet. Japan hat mit etwa 350 in Kuwait und im Irak festgehaltenen Staatsbürgern eine ähnlich hohe Geiselzahl wie die Bundesrepublik. Auch Nakasone hat wie Brandt seine Bereitschaft erklärt, einen Beitrag zur Verhinderung eines Krieges um Kuwait zu leisten. Er wolle für eine Verhandlungslösung arbeiten, erklärte der Ex-Premier am Morgen in Tokio. An dem Ergebnis des Nakasone-Besuches wird man in etwa die Erfolgschancen von Brandt ableiten können. Japan und Europa nehmen in den Augen Iraks eine sehr wichtige Stellung bei der Auseinandersetzung um Kuwait ein. Noch vorgestern hat Iraks Außenminister Tariq Aziz erklärt, im Gegensatz zu den USA seien die Sowjetunion, Japan und die europäischen Staaten mit Ausnahme Großbritanniens an keiner weiteren Eskalation der Krise interessiert. Vor diesem Hintergrund ist es vorstellbar, dass Willy Brandt nicht nur in Begleitung einer Gruppe freigelassener Bundesbürger die Rückreise in die Heimat antreten wird, sondern auch politische Botschaften zu verkünden hat. Irak sucht ein diplomatisches Ventil. In Moskau ist heute erklärt worden, in naher Zukunft werde es keine neue Bagdad-Mission des Gorbatschow-Gesandten Primakow geben. In der arabischen Welt ist der Gorbatschow-Vorschlag nach einer innerarabischen Lösung auf Ablehnung bei den Verbündeten der USA, wie zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gestoßen. In einer solch festgefahrenen diplomatischen Situation könnte Irak während der Brandreise möglicherweise neue politische Signale setzen. Für den irakischen Präsidenten ist die Brandreise schon jetzt ein diplomatischer Erfolg. Der Besuch eines Ex-Kanzlers und Friedensnobelpreisträgers, auch wenn er ohne offiziellen Auftrag kommt, ist ein Schritt auf dem Weg, die Isolation des Landes zu durchbrechen. Für Willy Brandt wird es schwer werden, aus der Reise einen echten Erfolg zu machen. Und der könnte zum Beispiel darin bestehen, dass es ihm gelingt, neben Bundesbürgern auch Geiseln anderer Nationalität freizubekommen. In Washington sind heute Pläne bekannt geworden, wonach die US-Regierung eine unbewaffnete Aktion zur Versorgung ihrer Botschaft in Kuwait plant. Die Botschaften der USA und Großbritanniens sind die einzigen, in denen noch Diplomaten im besetzten Kuwait aushalten. Informationen dazu von Michael Heine. Für US-Präsident George Bush ist die Lage in der amerikanischen Botschaft in Kuwait eine Katastrophe. Gegenüber Reportern zeigte er sich bitter entschlossen. Die amerikanische Flagge weht über der Vertretung in Kuwait und drinnen werden unsere Leute von einem brutalen Diktator ausgehungert. Und Sie meinen, ich sei besorgt darüber? Da haben Sie verdammt recht. Und was ich dagegen tun werde, warten wir es ab. Ich habe auf jeden Fall von dieser Art von Behandlung für Amerikaner die Nase voll. Die dramatische Schilderung des amerikanischen Präsidenten hat einen Haken. Sie stimmt nicht. Die 27 eingeschlossenen Amerikaner seien durchaus nicht dem Verhungern nahe, beeilte man sich im Weißen Haus zu verbessern. Der Präsident beziehe sich nur auf die schwindenden Vorräte. Tatsache ist, dass es den 8 Botschaftsangehörigen und 22 nicht näher definierten Flüchtlingen so schlecht nicht geht. Sie leben von Reis und Thunfisch und den mageren Erträgen eines schnell angelegten Gemüsegartens. Die Frau des amerikanischen Botschafters in Kuwait, Margie Howell, berichtete sogar, sie habe bei Telefonaten mit ihrem Mann erfahren, die Eingeschlossenen hätten sich einen Brunnen gegraben und verfügten seither über ausreichend Wasser. Sie könnten sogar ihre Autos waschen und baden. Aus Regierungskreisen heißt es allerdings, der Treibstoffvorrat für den Generator zur Stromversorgung neige sich dem Ende zu. Außerdem reichten die Nahrungsmittelvorräte nur noch für knapp 3 Wochen. Wenn die Notstromversorgung ausfalle, dann reiße auch der telefonische Kontakt über Satellit ab. In der amerikanischen Öffentlichkeit hat die forsche Bemerkung von George Bush tiefes Misstrauen gesät. Sucht der US-Präsident nur nach einem Vorwand, um endlich einen Angriff gegen den Irak zu befehlen? Oder will er nur von den innenpolitischen Problemen und der drohenden Wahlschlappe für seine Partei, die Republikaner, am 6. November ablenken? George Bush selber zeigte sich gegenüber solchen Spekulationen beleidigt. Das sei doch wohl ein Maximum an Zynismus, sagte er auf die Frage eines Journalisten. Der Verdacht, die US-Regierung suche die Provokation, bleibt trotzdem erhalten. Nach der letzten UNO-Resolution überlegt man nun in Washington, ein unbewaffnetes Versorgungsschiff nach Kuwait zu schicken für die Versorgung der britischen und amerikanischen Botschaft. Wenn der Irak dies verhindere oder das Schiff sogar beschieße, spekuliert heute die Washington Post, dann könne dies ein Kriegsgrund sein. Soweit unsere Berichte zur Golfkrise. Nach Moskau. Die sowjetische Währung hat einen zusätzlichen Umrechnungskurs erhalten. Nach einem Erlass von Staatspräsident Gorbatschow rollt der Rubel seit heute zu 3 legalen und einem schwarzen Kurs. Ein Bericht von Roland Haug. Ist das nun schon die große historische Wende oder wieder nur ein Salto Mortale rückwärts? Seit bald 6 Jahren hämmert Michail Gorbatschow der Bevölkerung ein, dass Trägheit, Formalismus, Disziplinlosigkeit, verknöcherte Leistungsformen und die allgemeine Willkür in Wirtschafts- und Finanzdingen die Entwicklung der UdSSR behindern. Die Zeit drängt und wenn es nicht gelingt, in Kürze die längst überlebte Finanzorganisation zu zerschlagen, dann wird die Sowjetunion vollends auf das Niveau eines Landes der Dritten Welt abrutschen. Obervolta mit Raketen, wie Helmut Schmidt treffend formuliert hat. Gorbatschow hat immer durch Reaktionen aus dem Stegreif verblüfft, selten durch die Logik und Konsequenz seiner Politik. Die Sowjetunion hat jetzt aber erste Schritte zu einer Öffnung des Landes für ausländische Banken und zu einem realistischeren Rubelkurs unternommen. Die sowjetische Währung wurde auf 1/3 ihres bisherigen Kurses abgewertet. Doch nun ist die Konfusion total. Ab heute gilt ein Handelskurs von 1,80 Rubel für einen US-Dollar. Bisher mussten zum offiziellen Außenhandelskurs für einen Dollar nur 60 Kopeken gezahlt werden. Und waren für einen Rubel bisher 2,72 D-Mark zu entrichten, so muss man nach dem neuen Kommerzkurs jetzt nur noch 90 Pfennige berappen. Neben diesem neuen Handelskurs gibt es noch 4 andere Währungsrelationen. Einmal den sogenannten Puristenkurs zu 6 Rubel für einen Dollar. Zum anderen auf dem schwarzen Markt werden schließlich bis zu 20 Rubel für einen Dollar bezahlt. Daneben soll aber auch noch der alte Devisenkurs bei Transaktionen in Entwicklungsländer gelten. Als Kuriosum muss dann noch der sogenannte Auktionskurs genannt werden. Sowjetische Staatsbetriebe können an solchen Auktionen teilnehmen, um Dollar zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Der neue Rubelkurs, der sogenannte Handelskurs, soll das Interesse sowjetischer Produzenten für den Export beleben. Ziel der Währungsumstellung, so ein Sprecher der Kommission für Außenwirtschaftsbeziehungen, sei es, sowjetische Firmen zu motivieren, den freien Warenaustausch mit dem Ausland zu kultivieren. Zugleich sollen die teuren Importe zurückgefahren werden. Wie der Teufel vor dem Weihwasser hat sich der Vorsitzende der sowjetischen Staatsbank, Viktor Gerasimenko, gegen das Wort Abwertung gewehrt. Er kündigte aber an, dass man mit zunehmender Stabilisierung zu einem Floaten, das heißt zu einem freien Schwanken des Rubels, übergehen wolle. In der nicht konvertierbaren Währung sehen sowjetische Marktwirtschaftler zurzeit das größte Hindernis für ausländische Investoren. Diese könnten nämlich entscheidend dazu beitragen, in der Sowjetunion endlich wettbewerbsfähige Produkte herzustellen. Die volle Konvertibilität kann aber nur schrittweise nach einer längeren Vorbereitungszeit angestrebt werden. Bei einem Übergang zum freien Handel im Hauruck-Verfahren müsste die bislang maßlos überbewertete sowjetische Währung radikal abgewertet werden. Das hätte unübersehbare soziale Konsequenzen. Wegen des allgemeinen Währungschaos haben die Devisengeschäfte für Ausländer, die Berioska-Läden, bis auf Weiteres geschlossen. Und so ist auf den Straßen Moskaus, auf der Tverskaja und am Arbat, am Kutuzowski-Prospekt und am Puschkin-Platz die Bezeichnung Valuta noch immer das Zauberwort. Wer sie hat, und sei es nur in Form einer Packung ausländischer Zigaretten, ist ein privilegierter Hartwährungsmann mit gutem Kauf- beziehungsweise Tauschchancen. Wer sie nicht hat, der muss weiter Schlange stehen, bis er schwarz wird. Erschreckte Ausruf einer westlichen Touristin vor einem Geschäft für Kinderkleidung. Ach du lieber Gott, die stehen da jetzt schon seit 3 Tagen. Empörte Antwort einer Moskauerin. Was, 3 Tage? Die warten hier schon seit 10 Jahren. War der 9. November ein historischer Irrtum? War diese Nacht voller Jubel und Tränen ein bürokratischer Unfall? Bewiesen ist das noch nicht. Die Beteiligten streiten noch erbittert um die Ehre der Tat. Die Vorstellung, die Mauer sei eher zufällig gefallen, hat jedenfalls etwas sehr Faszinierendes. Das hat einen einfachen Grund, weil wir wissen, wie betriebsblind das SED-Politbüro im vergangenen Herbst durch die Zeitgeschichte stolperte, erscheint es uns gar nicht so unwahrscheinlich, dass die senilen Funktionäre selbst ihren potenziell größten Coup vermasselten. Denn das Politbüro diskutierte nicht. Es verabschiedete Vorlagen, die niemand las und kaum jemand verstand. In dieses Bild passen die Informationen über den Verlauf des 9. November. Egon Krenz legte den Altkommunisten ein Papier vor, das laut Überschrift die ständige Ausreise aus der DDR regeln sollte. Damit wollte die SED nicht die Mauer öffnen, sondern dem Übersiedlerstrom in die Bundesrepublik den Umweg über die Tschechoslowakei ersparen. Nach altem Strickmuster wurde die Verordnung schneller beschlossen, als man sie begreifen konnte. Deshalb fragte sich keiner der Genossen, warum man Menschen durch die Mauer hindurch direkt in den Westen ausreisen lassen, aber nicht auf gleichem Wege zurückkommen lassen wollte. Die Antwort auf diese Frage stand schon in dem Beschluss. Sein Verfasser, ein Bürokrat namens Gerhard Lauter, hatte genau aus dieser Überlegung heraus mit der Verordnung auch Privatreisen ins Ausland geregelt. Das hatte das Politbüro schlichtweg übersehen. Doch die SED bewies noch mehr Inkompetenz. Parteisprecher Günter Schabowski teilte den Beschluss einen Tag zu früh der Presse mit, ohne ihn gelesen und ohne ihn verstanden zu haben. Die SED gab ihre einzige Trumpfkarte aus der Hand, ohne es zu merken. Das Spiel war damit verloren. Die Mauer fiel, weil die Führung der Partei ein Brett vor dem Kopf hatte. Aufgemacht wurden die Tore nach Westen ausgerechnet vom Schwert und Schild der SED, von Grenzoffizieren der Stasi, angeblich um angesichts der Menschenmassen Tote zu vermeiden. 2 hohe und 2 niedrige Stasi-Offiziere beanspruchen inzwischen das Verdienst für die Öffnung der Schlagbäume. In Wirklichkeit gab es keine Befehle. Niemand wusste, wie man mit den Menschen an den Übergängen zu verfahren hatte. So tat sich im entscheidenden Moment im Herzen der Macht ein Abgrund an Anarchie auf. Die Mauer öffnete sich, als die Unfähigkeit von Partei und Stasi ein Maximum erreichte. Das Vergnügliche daran ist, je länger man darüber nachdenkt, desto weniger überrascht es einen. Da gibt es Gerüchte und Meldungen, der Westberliner Senat sei bereits 2 Wochen vor dem Fall der Mauer über Reiseerleichterungen informiert worden, hätte diese Informationen genutzt, um 1000-fach anstehende Reiseanträge vorzubereiten, zu organisieren. Aber nichts gesagt. Was ist dran und wie viel wusste der Westberliner Senat? Christian Boos fragte den regierenden Bürgermeister Momper. Herr Schabowski hat klar angekündigt, die DDR würde Reisefreiheit einführen. Es sei nur eine Frage der Zeit und der Vorbereitung. Und wir haben uns dann über die damit verbundenen technischen Fragen unterhalten. Das bedeutete ja ein erheblicher Besucheransturm für West-Berlin. Wir hatten damals öffentlich 300.000 zugegeben, Reisende an einem Tag. Tatsächlich gingen wir mal von 500.000 aus. Später haben wir dann ja gewusst, es sind 1 Million, die am Tag kommen würden. Und da mussten dann ja die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, die Öffnung der U-Bahn-Stationen in Ost-Berlin, weitere Übergänge, Verbreiterung der Übergänge, weil anders solche Menschenmassen ja überhaupt nicht zu bewältigen waren. Zur Regelung der technischen Fragen wurden auf beiden Seiten Arbeitsgruppen eingerichtet, die in der Woche darauf erstmals Kontakt miteinander aufnahmen. Offen war nur das Datum der Grenzöffnung. Der erste konkrete Hinweis, dass eine ZK-Entscheidung unmittelbar bevorstand, erreichte Walter Momper von einer Person, die sich in den Etagen der SED-Mächtigen gut auskannte, morgens am 9. November. Ich habe daraufhin dem Verkehrssenator, der neben mir saß, Herrn Wagner, gesagt, er möge doch bitte bei der BVG anrufen und die sollten die Smog-Alarmpläne für den Nachtverkehr bereithalten. Und das hat er dann auch gemacht, ist bei der Geschäftsleitung der BVG auf völliges Unverständnis gestoßen. Aber die BVG war dann trotz allem folgsam, wie sie ist, vorbereitet. Und nur deshalb konnte dann ja über Nacht der Betrieb aufrechterhalten werden. Gegen 19 Uhr am 9. November verkündete dann Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin umständlich und missverständlich, dass Privatreisen und ständige Ausreisen aus der DDR ab sofort unbürokratisch genehmigt werden sollten. Der 9. November war auch ein Medienereignis. Eigentlich war mit liberalen Reisegenehmigungen erst für den 10. bei Öffnung der Pass- und Meldestellen zu rechnen. Aber viele Ostberliner, die den geschraubten Worten Schabowskis nicht recht getraut hatten, machten sich nach der konkreten Aufforderung, die Trabis zu Hause zu lassen, auf den Weg zu den Grenzübergängen. Der Senat, der sich zu einer nächtlichen Sondersitzung versammelt hatte, um die Details des Besucheransturms zu regeln, war durch Polizeimeldungen darüber auf dem Laufenden, dass die ersten Ostberliner den Grenzübergang Bornholmer Straße ohne Kontrollen passiert hatten. Aus Angst vor einem Massenansturm auf die Mauer wurde diese Meldung jedoch zurückgehalten, bis das ARD-Fernsehen die ersten Live-Interviews von der Bornholmer Straße gesendet hatten. Und dann habe ich ja gesagt, und will ich immer sagen, es sind alle Grenzübergangsstellen offen, was nicht ganz stimmte. Und überall kann man ohne Ausweise aus Ost-Berlin raus oder auch nach Ost-Berlin rein. Das war ja bis in der Nacht möglich. Und dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, hier ist meines Ortes nicht mehr. Und bin dann, wie viele, zur Invalidenstraße gefahren, um dort vor Ort das zu sehen. Gerade viele Ältere haben mir erzählt, spätestens als sie mich dann in der Fernsehsendung aufstehen sahen und rausgehen sahen, da sei ihnen klar gewesen, nun ist wirklich was los und sind die Grenzen wirklich offen. Seit Jahren gab es auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik nicht mehr so viele schwere Unfälle mit so vielen Verkehrstoten wie dieses Jahr. Die Hauptursache ist in vielen Fällen zu schnelles Fahren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als der amerikanische Außenminister Baker seine Rundreise durch mehrere arabische und europäische Länder am Freitag in Paris beendete, stellte er fest, die Front der Staatengemeinschaft gegen den Irak sei nach wie vor geschlossen. Zumindest gäbe es keine ernsthaften Differenzen. Zweifel scheinen angebracht, wenn man die jüngsten Reaktionen auf die massive Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz auf der arabischen Halbinsel sieht. Da erscheint China wieder als Unsicherheitsfaktor, aber auch bei arabischen Verbündeten scheint dies der Fall zu sein. Die jüngsten Entwicklungen zeichnen wir gleich in unserem ersten Beitrag nach. Es folgen Berichte über die heutige Pressekonferenz von PDS-Chef Gysi nach einer Vorstandssitzung, über den Parteitag der spanischen Sozialisten sowie Anmerkungen zu den Wahlen in Mazedonien und Guatemala. Thema der Kolumne am Schluss der Sendung ist aber unter postnationalem Charakter. Bevor der chinesische Außenminister Qi Chen heute von Amman zu Gesprächen mit der irakischen Führung nach Bagdad weiterreiste, machte er nochmals deutlich, dass sein Land weiterhin auf eine friedliche Lösung der Golfkrise setzt. Und auch in der arabischen Welt wird die Betonung so nachhaltig auf diplomatische Schritte gelegt. König Hassan von Marokko schlug heute eine Gipfelkonferenz vor, dass Saddam Hussein eher gelassen den nächsten Wochen entgegensehen kann. Ulrich Tilgner fasst die jüngsten Entwicklungen zusammen. Saddam Hussein hat heute erneut die Bereitschaft erklärt, über alle in der Region existierenden Probleme zu verhandeln. In einem Interview mit einem britischen Fernsehsender machte der irakische Präsident sein bisher weitestgehendes öffentliches Angebot, auch über Kuwait zu verhandeln. Im Gegensatz zu früheren Äußerungen besteht Hussein nicht mehr darauf, dass das Kuwait-Problem erst nach einer Lösung der anderen Probleme gegangen wird. Der irakische Präsident besteht jedoch weiterhin darauf, dass die Kuwait-Frage im Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Konflikt verhandelt werden soll. Diese Äußerungen müssen als eine direkte Antwort auf die Ankündigung von US-Präsident Bush, mindestens weitere 150.000 Soldaten in der Region zu stationieren, verstanden werden. Der zunehmende Aufmarsch der Truppen und die wiederholten Drohungen Washingtons, die irakischen Truppen notfalls auch mit kriegerischen Mitteln aus Kuwait zurückzudrängen, haben in den vergangenen 48 Stunden gleich eine ganze Reihe von diplomatischen Aktivitäten in der arabischen Welt ausgelöst. Marokkos König Hassan rief zu einer Gipfelkonferenz der arabischen Staatschefs auf. In einer Ansprache im marokkanischen Fernsehen forderte er zwar erneut einen vollständigen Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait, aber er sagte auch wörtlich, es muss eine internationale Garantie geben, dass jeder sein Recht bekommt. Für Kuwait bedeutet dies nach Ansicht des Königs, dass die alten Zustände wiederhergestellt werden und für Irak soll es heißen, dass das Land ein Mitglied der arabischen und islamischen Familie wird, zufriedengestellt ist. Diese Aussagen sind ein Hinweis, dass der marokkanische König für eine Abtretung kuwaitischer Gebiete an Irak eintreten dürfte. Auch die Hauptverbündeten der USA in der arabischen Welt, Saudi-Arabien, Ägypten und Syrien, sind dabei, eine neue Initiative zu starten, einen Krieg am Golf doch noch abzuwenden. Die Außenminister der drei Länder trafen sich in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Ein weiteres Treffen in Kairo soll folgen. Einhellig betonten auch sie die Notwendigkeit eines irakischen Truppenrückzugs. Gleichzeitig sprachen sie sich jedoch gegen einen Krieg aus. Auch Iran und die Türkei haben eine friedliche Lösung des Konfliktes gefordert. Die Präsidenten Özal und Rafsanjani trafen sich in Teheran. Dabei hat der iranische Präsident erneut betont, dass sein Land eine Abtretung kuwaitischer Gebiete an den Irak nicht akzeptieren werde. Dass alle arabischen Politiker und die nicht-arabischen Nachbarstaaten Iran und Türkei sich nahezu zeitgleich für eine friedliche Lösung der Kuwait-Krise aussprechen, muss als ein Signal verstanden werden, dass sich die Kräfte in der Region gegen einen Krieg verstärken. Sehr gezielt wird daran gearbeitet, Iraks Präsident Hussein doch noch eine Chance zu bieten, ohne entscheidenden Gesichtsverlust in der Kuwait-Frage einzulenken. Damit wird die steigende Kriegsgefahr nicht gemindert, aber die fehlende politische und diplomatische Bewegung, die den Ausbruch eines Krieges so wahrscheinlich machte, wird derzeit gerade überwunden. Diese Bemühungen können jedoch nur erfolgreich sein, falls Irak sie als Chance erkennt, entscheidende Zugeständnisse zu machen. Zum innenpolitischen Thema. Im Moment ist es wohl wirklich eine Glaubensfrage. Weiß nun die Führung der PDS, was noch zu SED-Zeiten an Parteivermögen ins Ausland gebracht wurde, oder weiß sie es nicht? Nach Pressemeldungen weiß sie es. Gregor Gysi verneinte dies heute nochmals nach einer langen Vorstandssitzung, auf der es um die Vermögenslage der Partei ging. Beschlossen wurde unter anderem, einen Großteil des Vermögens an die Treuhandanstalt abzugeben. Mit Einzelheiten von der Pressekonferenz aus Berlin, Dietrich Möller. Gregor Gysi schien geradezu erleichtert, als er heute Vormittag die Schlüsse des PDS-Vorstandes zum Parteibesitz und die Konsequenzen daraus erläuterte. Der Kern der Entscheidungen besteht ja darin, dass von dem bestehenden Vermögen mit einem auf den 30. Juni bezogenen Buchwert von rund 2,3 Milliarden bis Ende des Jahres 80% an die Treuhand abgegeben werden sollen. Auch eventuell im Ausland befindliche Vermögen, von dem Gysi und seine Genossen jedoch nichts wissen wollen, werden vorsorglich und in vollem Umfang an die Bundesrepublik abgetreten. Eingedenk der ständig erhobenen Vorwürfe an die Adresse der Partei, vor allem jedoch mit Blick auf die vor zwei Wochen aufgedeckten Finanzschiebereien und deren Folgen für die PDS, sagte Gysi heute: Das würde bedeuten, mit Realisierung, wenn es noch in diesem Jahr gelingen würde, dass innerhalb eines Jahres praktisch 95% des früheren SED-Vermögens zum wesentlich geringeren Teil verbraucht, zum überwiegenden Teil abgegeben worden sind. Das halte ich dann doch schon für einen deutlichen Schnitt in der Eigentums- und Vermögensfrage. Und ich glaube, dass es den Mitgliedern und Sympathisanten der Partei ermöglicht, falls denn diese Vereinbarung zustande käme, aber ich wüsste nicht, was die Kommission und die Treuhand daran hindern sollte, politisch-moralisch mit diesem Schnitt zu leben. Und ich will mal sagen, mit aufrechtem Gang und erhobenen Hauptes in die weitere politische Arbeit zu schreiten, allerdings unter vermögensrechtlich gesehen beachtlich erschwerten Bedingungen. Die Erschwernis lässt sich in einer konkreten Zahl ausdrücken. Nach Abzug der laufenden Verpflichtungen, in erster Linie an Sozialplänen für ausgeschiedene Funktionäre und Mitarbeiter, würde sich das verbleibende Barvermögen der PDS bis zum 1. Januar auf etwa 150 Millionen Mark reduzieren. Diese Summe verlangt noch einmal eine beträchtliche Reduzierung des Apparats. Sind bisher schon rund 44.000 Parteiarbeiter entlassen worden, so muss nun noch einmal abgebaut werden, was sich etwa im Parteivorstand so auswirkt, dass von 2.000 Angestellten vor einem Jahr Anfang 1990 nur noch 75 übrig geblieben sein werden. Das nun führte, nach Gysis Worten, zu dem Beschluss, dass ein völlig neues Finanzierungsmodell zu erarbeiten ist, weil ansonsten im nächsten Jahr natürlich ganz beachtliche Schwierigkeiten entstehen würden, aber ich füge hinzu, wir hatten auch vor zwei Wochen gesagt, es soll wehtun. Und je weniger da ist, desto weniger kann manipuliert werden. Was ironisch klingen sollte, lässt sich auch verstehen, als ob Gysi immer noch nicht ganz sicher sei, dass nun wirklich Sauberkeit in den Geschäftsbüchern der Partei herrschen wird. Aber das festzustellen bleibt dem Vorsitzenden ja noch einige Zeit, zunächst bis zum Januar. Denn dann soll ein Parteitag stattfinden, auf dem Gysi als Vorsitzender wie auch alle anderen Gremien zur Wahl stehen. Und auf dem weitere Beschlüsse zur Finanzierung der Partei unter den neuen Bedingungen erarbeitet werden müssen. Noch einmal.